Campus Radio Kiel, die Morning Show. Flo, es ist Viertel nach, komm hoch jetzt. Geh einfach raus, ich will schlafen. Flo, komm hoch. Aber nein. Komm hoch. Nein. Komm hoch jetzt. Hier ist wieder das Campus Radio Kiel. Am Mikrofon sind für euch heute Moritz und Eva. Wir sprechen heute Morgen über Palmöl. Das ist unter anderem in Brotaufstrichen, Keksen und Fertiggerichten drin. Palmöl ist ein sehr effizientes Öl und wird deshalb auch viel genutzt, aber ist Palmöl auch nachhaltig? Darüber sprechen wir heute Morgen in der Morningshow mit Christoph Richards. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der CAU und schreibt gerade seine Doktorarbeit über die Lieferketten von Palmöl. Über Zoom ist er uns zugeschaltet. Hallo Christoph. Hallo, schönen guten Morgen. Hast du heute Morgen schon irgendwas gefrühstückt, wo Palmöl drin war, in Brotaufstrich vielleicht, in einem Keks oder in der Tütchensuppe? Also eine Tütchensuppe habe ich noch nicht gegessen. ja, ich glaube, du hast mich erwischt. Ich habe einen Brotaufstrich gegessen, über den ich es nicht weiß. Witzig. Und ansonsten ist es auch witzig, die Beispiele, die du gewählt hast, in der Anmoderation sozusagen, das sind genau die Beispiele, mit denen wir uns auch schon jetzt befasst haben, weil genau, du hast ja schon richtig gesagt, es geht sozusagen um die Ganzheitlichkeit der Lieferketten und dazu gehört halt eben die Sicht von Produktion und Konsumenten und so weiter, alles mit einzubeziehen. Und genau, wir werden jetzt ja gleich wahrscheinlich über den anderen Teil reden, aber ich kann ja schon mal dazu sagen, es hat halt begonnen damit, dass das Projekt sozusagen, dass wir uns die Konsumentenseite angeguckt haben und da haben wir eben genau die Produkte behandelt. Kekse, halt klassischerweise irgendwie so Schokokekse oder sowas und auch genauso Brotaufstriche wie berühmte Schoko- oder Nuss-Nougat-Brotaufstriche und sowas. Genau, da ist mein Computer. Ich habe hier neben mir noch einen Computer stehen, der rechnet auch gerade immer noch fleißig rum. Also da kommen wir gerade an die Ergebnisse und das wird dann demnächst hoffentlich irgendwann auch mal veröffentlicht. Im Supermarkt und bei unserem Konsum begleitet uns Palmöl fast die ganze Zeit. Wenn wir nochmal zurück an den Start gehen, was ist denn die Grundproblematik von Palmöl? Also die Grundproblematik ist natürlich, es gibt ja verschiedene Problematiken. Es gibt natürlich die Problematik der, die berühmten Beispiele. Wir haben einfach weit über 80%, des Palmöls oder der Ölpalmen, die in Malaysia und Indonesien angebaut werden. Und da haben wir es natürlich eigentlich fast durchgehend mit sehr, sehr nicht nachhaltigen Anbau- und Produktionssystemen zu tun. Und dann ist eben natürlich die Problematik, wenn wir auf uns nach Europa oder auch, in andere Länder schauen, dass wir Palmöl dann statistisch in jedem zweiten Supermarktprodukt haben. Klar, es ist jetzt so, es ist sichtbar, wenn man möchte sozusagen. Also wenn man sich als Konsument wirklich aktiv damit beschäftigt und sagt, ich gucke irgendwie auf die Rückseite und dann, also jedes Produkt ist und dann gucke ich mal, was da drin ist, dann ist es natürlich schon möglich, seine eigenen Konsequenzen zu ziehen und sich irgendwie so zu verhalten, wie man es gerne oder wie man es für richtig hält. Aber das machen natürlich die wenigsten. Und es gibt eben auch Punkte, da ist es unumgänglich, wenn wir zum Beispiel an sowas denken wie Biodiesel. Da geht man, wenn man Diesel hat, an eine Tankstelle. Also das ist jetzt natürlich, damit beschäftigen wir uns nicht, weil es jetzt hier um Kraftstoffe geht. Aber wenn man Diesel fährt, geht man an die Tankstelle und kann überhaupt nicht sagen, wie viel Energie da jetzt aus Palmöl in meinen Tank reingeschüttet wird sozusagen. Und also natürlich die klassischen Probleme einfach, dass wir da eben diese gigantischen Regenwaldabholzungen haben und Verlust von Biodiversität und dann die Plantagen, die dann da aufgestellt werden. Da haben wir natürlich, weniger Biodiversität drin. Wir haben eine verringerte Möglichkeit dann, das freigesetzte CO2 beispielsweise dort in diesen Plantagen wieder aufzunehmen. Und darum dreht sich quasi alles. Aber gleichzeitig ist der Kern eben auch die Problematik, dass der reine Boykott nicht ganz so sinnvoll ist, wie halt manche Konsumenten und Konsumentinnen das quasi für sich dann als Konsequenz sozusagen bei der Wahl von Produkten für sich entscheiden, sich so zu verhalten, weil natürlich der Ersatz auch nicht unbedingt besser sein muss. Also wenn wir an sowas denken wie Kokos, das sind die gleichen Regionen, wo diese Pflanze herkommt. Das heißt, worauf man eher dann achten sollte, ist die Produktionsmethode. Wie wurde es wo hergestellt und so weiter. Was aber natürlich bei Palmöl unglaublich schwer ist. Das ist einfach das Grundproblem, wenn man irgendwie, man geht, ich weiß es nicht, zu DM, zu Rewe, sonst wo. Kokosfett zum Beispiel ist total einfach in Bioqualität und sonst wie zu kriegen. Und das ist bei Palmöl einfach unglaublich schwer und ein unglaublicher Aufwand quasi, sich richtig zu verhalten, wenn man als konsumierender Mensch quasi einer Informationsflut gegenübersteht. Du hast dich in deiner Forschung ja auch sehr intensiv mit den globalen Lieferketten von Palmöl beschäftigt. Da sprechen wir gleich noch drüber. Zuvor gibt es aber noch Musik und du hast uns auch was mitgebracht. Ja, genau. Ich würde dann, wenn ich schon mal die Chance habe in einem Radio, dann würde ich die Chance ergreifen, und zwar ein Lied von einer meiner eigenen Bands hier abzuspielen. Und zwar wäre das von der Band Bishop und das Lied heißt Kali's Heritage. Hier ist wieder das Campus Radio Kiel mit Eva und Moritz am Mikrofon. Wir sprechen heute über unsere knackige Zoom-Leitung mit Christoph Richards. Er schreibt gerade seine Doktorarbeit über die globalen Lieferketten von Palmöl. Christoph, du hast uns vorher schon gesagt, dass dort, wo Ölpalmen wachsen, insbesondere die Natur und die Biodiversität leiden. Der Schwerpunkt deiner Arbeit liegt aber doch vor allem auf den Lieferketten und auf deren Zertifizierung. Genau, also das, wenn wir sozusagen die Ideen oder diesen Art vorläufigen Titel, der da dieses die Ganzheitlichkeit der globalen Lieferketten beinhaltet, angucken, dann geht es eben genau darum, dass in diesem ganzheitlichen Projekt sozusagen, an dem ich arbeite, einfach drei Stationen abgehakt werden, drei Stationen betrachtet werden, damit man sozusagen als Kern, also was sozusagen ganz wichtig ist, als Kernempfehlung etwas geben kann, das quasi von verschiedenen Seiten der Wirtschaft sozusagen oder der Lieferkette als realistisch und machbar irgendwie empfunden wird oder halt bewertet wird. Okay, und was bedeutet das dann genau? Also das bedeutet sozusagen, wir haben uns angeguckt, also wir haben schon eine Erhebung gemacht mit Produzenten, die Palmöl verwenden, also sowas wie Süßigkeitenhersteller in Deutschland. Das ist jetzt keine sehr große, ausführliche Befragung gewesen, aber man kann das vielleicht eher als so Art qualitativen Teil ansehen. Also wir haben da schon so ein bisschen über 100 Firmen, mit denen wir da in Kontakt waren. Aber das war jetzt keine sehr, sehr große Befragung, weil einfach, ja, man kann froh sein, wenn Firmen einem antworten, weil die haben natürlich ein anderes Zeitbudget, sag ich mal. Und wenn sich da jemand, sowas wie beispielsweise nachhaltigkeitsbeauftragte Person, dann darum kümmert, allein schon so einen Fragebogen irgendwie zu beantworten, ist das schon mal echt viel wert. Und dann kann man natürlich den nicht so mega groß ausgestalten wie dann unser zweiter Teil. Das war dann halt die Konsumentenbefragung. Und die beiden Teile, die sollen sozusagen erstmal einen Blick darauf geben, also vor welcher Situation befinden sich eigentlich die Hersteller in Regionen wie Europa. Wir haben jetzt natürlich mit deutschen Firmen zusammengearbeitet. Und dann, also wie ist es überhaupt für die, an was für eine Art Palmöl kommen die überhaupt ran? Wie sind deren Präferenzen? Können die ihre eigenen Präferenzen in der Herstellung überhaupt umsetzen? Oder wollen sie das? Wollen sie nachhaltiger werden? Wollen sie ihre eigenen Lieferketten, die sie beeinflussen können, überhaupt nachhaltiger ausgestalten? Solche Sachen. Und dann geht es natürlich an die Konsumentenseite, wo geguckt wird, wenn es um sowas geht, weil das einzige wirklich klassische Instrument, was man da nutzen kann, ist ja sowas wie Siegel. Von Siegeln gibt es ja auch schon einige, aber denen muss man ja auch erstmal irgendwie vertrauen. Da geht es dann natürlich darum, erstens, worauf achten die Konsumenten und Konsumentinnen überhaupt? Also das ist halt total wichtig, weil es gibt ja heutzutage einen totalen Siegelwald. Es gibt ein Siegel, was extra für diese Palmöl-Problematik gegründet worden ist, also das RSPO-Label sozusagen. Und dann muss man natürlich gleichzeitig gucken, okay, wenn es Siegel gibt, die sich mit dieser Thematik explizit auseinandersetzen und dem Konsumierenden dann eben signalisieren sollen, wie und ob oder wie nachhaltig ein Produkt ist oder zumindest der Anteil an Palmöl, der dort drin ist, dann stellt sich halt die Frage, vertrauen Menschen überhaupt dem Siegel oder dieser siegelgebenden Institution, die dahinter steht, und sind sie dann auch noch bereit, dafür Geld zu bezahlen? Und da haben wir dann eben so ein paar Siegel getestet und da gibt es dann eben so ein paar komplexere also statistisch komplexere Auswertungsmethoden, dass man eben genau sehen kann, erstmal sowas wie natürlich Zahlungsbereitschaften, aber auch dann, wenn es ein bisschen tiefer reingeht sozusagen, worauf achten Konsumentinnen und Konsumenten dann wirklich? Also werden irgendwelche Siegel oder sozusagen Produktattribute bei der Auswahl ignoriert? Und das Ganze ist dann natürlich, schließt dann an das, wie sollte überhaupt produziert werden in der Welt? Also wie sollte dann, wenn wir uns die Plantagen angucken, was wollen überhaupt die Hersteller und die Konsumierenden in den verbrauchenden Regionen, was möchten die überhaupt und was kriegen die sozusagen geboten, wenn wir wieder sozusagen uns zurückerinnern, dass über 80% aus höchstwahrscheinlich nicht sehr nachhaltigen Produktionsmethoden sozusagen stammen. Würdest du nach deinen bisherigen Auswertungen sagen, dass die Menschen darauf achten, wo Palmöl drin ist? Und sind die dann auch bereit, mehr für ein Produkt zu zahlen? Ja, ich kann ja mal ein paar Sachen vorwegnehmen. Das ist jetzt natürlich noch nicht veröffentlicht und das sind auch noch nicht die endgültigen Ergebnisse. Aber es zeichnet sich schon ab, wie auch in vielen anderen Studien, die sich jetzt nicht mit Palmöl befassen und dann natürlich nicht sowas wie auf Deutsch RSPO-Label und sowas auseinandersetzen. Aber es ist einfach so, dass gerade in Deutschland einfach viel Vertrauen Bio gegenübergebracht wird. Und das ist natürlich ein Problem, weil ich auch schon sagen kann, zum Beispiel die Firmen, die dann äußern, sie würden gerne Bioqualität kaufen, die können das eben meistens gar nicht. Und so echte nachhaltige Bioprojekte gibt es einfach sehr wenige auf der Welt. Und das ist dann eben auch der Grund, warum wir sozusagen jetzt die nächste Erhebung, den nächsten Schritt sozusagen, dann in Westafrika, also in Ghana stattfinden lassen, weil dort hat man eben die Chance, was echt richtig, richtig schön ist, dort hat man die Chance, sehr verschiedene Kultivierungsmethoden sozusagen sich anzuschauen. Also da gibt es einfach Menschen natürlich oder Plantagenfarmer, die nicht zertifiziert sind. Da gibt es halt sowas Klassisches wie RSPO-Zertifizierung. Aber es gibt auch wirklich echte nachhaltige Bio-Projekte, also die quasi EU-Bio und auch USA anerkannt sind. Und das ist natürlich echt super schön, dass man dann sozusagen verknüpfen kann, was wollen Konsumenten, was wollen Produzentinnen? Und wenn wir uns die verschiedenen Anbausysteme angucken, welche Auswirkungen haben die dann wirklich auf die lokale Bevölkerung? Welche Auswirkungen haben die wirklich auf, naja, sowas wie Bezahlung, aber auch sowas wie, ja, alles Mögliche, Schutzkleidung oder dass man gelehrt wird im Umgang mit irgendwie Pestiziden und sowas. Wie viel Pestizide werden überhaupt auf die Felder gebracht oder sowas wie Düngemittel und so weiter. Also das ist halt sozusagen der Kern, dass wir da so ein richtig total umfangreiches Bild dann präsentieren können am Ende. Dass du dir dieses Bild dann vor Ort in Ghana machen kannst, liegt ja auch daran, dass du ein Stipendium von der Wüstenberg-Stiftung erhalten hast. Weißt du schon, wann du nach Ghana reisen wirst? Ja, also es ist natürlich jetzt in der Situation so ein bisschen schwierig und wir haben es auch schon mal geschoben, aber wir haben uns jetzt festgelegt. Also ich habe jetzt alles fertig. Mein linker Arm tut immer noch weh. Ich habe meine letzte Impfung bekommen gestern und das heißt, ich habe jetzt meinen Termin für die Beantragung des Visums und ich werde Mitte März losfahren. Vorausgesetzt natürlich, es wird einfach dann mir nicht verboten sozusagen. Wenn es so ist, dann muss man halt irgendwie versuchen, dass man das trotzdem organisiert bekommt. Das wird wahrscheinlich relativ schwer. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber wir haben eben unsere lokalen Kontakte vor Ort. Also wir bereiten alles vor, dass dort alles organisiert wird jetzt schon, dass man eben ja genug Menschen hat, die dann für einen die Interviews durchführen und so weiter. Das wird natürlich alles dieses Mal, also wenn ich das sozusagen auf Kolleginnen hier beziehe, die auch die letzten Jahre zum Beispiel in Ghana waren. Das wird wahrscheinlich alles ein bisschen teurer, weil wir auch natürlich dann den Interviewern vor Ort irgendwie Schutzkits bereitstellen müssen, also Masken, Desinfektionsmittel und so weiter. Also das kommt dieses Mal alles hinzu. Plus die ganzen Corona-Tests an allen Flughäfen vor Ausreise, vor Einreise und so weiter. Also das wird alles schon so ein bisschen komplizierter. Da steht einem die Pandemie leider so ein bisschen im Weg. Aber ich bin im Moment zuversichtlich, dass ich Mitte März ausreise. Ja, dann sind wir mal gespannt, was in Ghana für dich rauskommt. Wir hoffen natürlich, dass es sich lohnt für dich, dorthin zu fahren. und du mit vielen Ergebnissen zurückkommst. Wann wirst du denn mit deiner Arbeit und deiner Dissertation fertig sein? Ich guck mal auf den Kalender. Das ist jetzt 2021. Gute Frage. In den nächsten 2 Jahren sollte es auf jeden Fall klappen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, das war Christoph Richards, der an der CAU seine Dissertation über die Lieferketten von Palmöl schreibt. Danke, dass du da warst. Ja, danke auch.